besser als du. Ich quatsche nur für Mist, auch wenn ich manchmal tue, als wärst du nur ein Taugenichts. Manchmal hab ich keinen Plan, doch tue so als ob. Und wenn dann alles doch nicht klappt, merkst du meinen sturen Kopf. Ich mach dich manchmal an, wenn du nichts dafür kannst. Ich werde aggressiv und lass dich nicht mehr ran. Ich reg mich Stunden auf, danach tut es mir leid. Doch dann bin ich zu stolz, mich wieder bei dir einzuschneiden. Du weißt doch, wie ich bin, nimm's bitte nicht persönlich. Hab meine Launen doch, du weißt, du bist mein König. Ich kann so scheiße sein.